In mehreren Zweigen der Volkswirtschaft der TVRK werden große Erfolge erzielt. Im 200-Tage-Kampf der Treue übererfüllt das Vereinigte Stahlwerk Zolima jeden Tag seinen Produktionsplan mit 120%. Die Erbauer der Rümmungstraße beendeten den Skelettbau der Wohnhäuser für mehr als 2000 Familien, einschließlich der 5 Hochhäuser. Und die Viehzuchtbasen der Viehzuchtverwaltung des Landwirtschaftsministeriums erfüllten ihre Volkswirtschaftspläne für das erste Halbjahr vorfristig.